Freudenlicht, gerechter Fromme, muss stets ein neuer Zuwachs kommen, der Wohl und Glück bei ihnen mehrt. Auch diesem neuen Paar, an dem man so Gerechtigkeit als Tugend wehrt, ist heut ein Freudenlicht bereit, das stellt neues Wohlsein dar. Oh, eine Wünscht verbinden, so können zwei ihr Glück eins an dem andern finden.